Soweit Harry Hallers Aufzeichnungen, die er mir bei seinem Auszug aus dem Hause meiner Tante zurückließ. Möge jeder, der sie hört, daraus machen, was ihm entspricht und dienlich ist. Nach meinem eigenen Dafürhalten stellt die Geschichte des Steppenwolfs zwar eine Krankheit und Krise dar, aber nicht eine, die zum Tode führt. Und darum bin ich auch überzeugt, dass Harry Haller sich nicht das Leben genommen hat. Er lebt noch. Er geht irgendwo auf seinen müden Beinen die Treppen fremder Häuser auf und ab, starrt auf blank gescheuerte Parkettböden und sauber gepflegte Araukarien, sitzt Tage in Bibliotheken und Nächte in Wirtshäusern oder liegt auf einem gemieteten Kanapee, hört hinter den Fenstern die Welt und die Menschen leben und weiß sich ausgeschlossen. Tötet sich aber nicht, denn ein Rest von Glaube sagt ihm, dass er dies böse Leiden in seinem Herzen zu Ende kosten und dass dies Leiden es sei, woran er sterben müsse.